Kapitel 16. Immer schön locker bleiben. Man rudert nicht gegen den Strom, man rudert mit ihm. Und wenn man gut genug ist, wirft man die Ruder weg. Chris Christofferson, Sänger, Songwriter, Schauspieler, Rhodes-Stipendiat. Immer noch echt heiß für einen alten Mann. Vor ein paar Jahren unternahm ich eine lebensverändernde Reise nach Indien. Falls Sie selbst noch nicht da waren, in Indien tobt das Leben. Es herrscht ein wildes Gemisch aus kräftigen Farben, hupenden Autos und umherspazierenden Kühen. Aus überfüllten Zügen, endlosen Slums, raffiniert gebauten Palästen, antiken Tempeln und süßlich riechenden Räucherstäbchen. Es wimmelt nur so von Menschen. Überall wird geredet, gesungen und übereinander geklettert. Dabei versucht man, einen Platz in einem überbuchten Zug zu ergattern. Man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, sich vom Strom mitreißen zu lassen und seine Sitznachbarn kennenzulernen. Oder zweitens, einen riesigen, stressbedingten Tumor zu bekommen. Was mich in Indien vielleicht am meisten beeindruckte, war, dass sich fast jeder, den ich traf, für Möglichkeit 1 entschied. In Indien kann es passieren, dass sich andere Menschen an einen schmiegen, wenn man im Bus einschläft. Dass sie im Stau das Fenster runterkurbeln, um sich mit einem zu unterhalten. Dass man unaufhörlich angestarrt wird, weil man so gar nicht indisch aussieht. Dass man den Weg gezeigt bekommt, wenn man sich verirrt hat. Dass man gedrängt wird, sich auf Familienfotos vor historischen Monumenten dazuzustellen. Dass man zum Tee eingeladen wird oder einem ins Gesicht gerülpst, gefurzt und gelacht wird. Es ist furchtbar nervig und bezaubernd. Es brachte mich auf die Idee, dass die Leute dort etwas Wichtiges wissen, das ich längst vergessen hatte, ebenso wie ein großer Teil der restlichen Welt, vermute ich. Für diese Erkenntnis musste ich mich nicht in einen Ashram begeben, mir einen roten Punkt auf die Stirn malen oder an irgendeinem der 1000 spirituellen Rituale teilnehmen, für die das Land bekannt ist. Dafür brauchte ich mich nur auf eine 12-stündige Busfahrt durch Indien während der Hochzeitssaison begeben. Meiner Meinung nach kann man dort alles lernen, was man über Spiritualität und das Leben im Allgemeinen wissen muss. Als ich meine Fahrkarte für den Super Deluxe Expressbus von Agra, wo der Taj Mahal steht, nach Delhi löste, hieß es, es sei klug von mir, 400 Rupien mehr zu löhnen. Der Zuschlag für die luxuriösere, 5 Stunden dauernde Direktverbindung würde sich lohnen. Die Alternative sei der Regionalbus, der 10 Stunden bräuchte und zahllose Zwischenstopps einlege. Ich war völlig erledigt. Schließlich hatte ich die vergangenen 3 Tage auf einem Kamelfest in der Wüste verbracht und vor lauter Feiern kaum Schlaf bekommen. Daher fand ich die Vorstellung verlockend, mich einfach im Super Deluxe zu verkriechen und bis zur Ankunft in Delhi zu schlafen. Doch Pech gehabt. Neben mir saß Mr. Freundlich. Ein Mann mittleren Alters, der 3 Brocken Englisch sprach und sich nicht davon abbringen ließ, auf mich einzureden. Obwohl ich mir redlich Mühe gab, mich schlafen zu stellen und keine Ahnung hatte, was er sagte. Der Bus fuhr aus allgemeinen Chaosgründen und Überbuchungen mit 1 Stunde Verspätung los. Er brauchte fast 2 Stunden, bis er den Stadtrand erreichte, da gerade November war, der Höhepunkt der Hochzeitssaison. Indische Hochzeiten sind traditionell Feiern, die Tage dauern und sich kilometerweit erstrecken. Dazu gehört eine Straßenparade mit Pferden, Blaskapelle und Feuerwerk. Mit einem Auto, aus dessen Lautsprechern indische Musik und wichtige Hochzeitsdurchsagen schallen, und eine Reihe von Männern, die eine Art Lampenschirm auf dem Kopf tragen. Mein Bus blieb etwa alle 10 Minuten in einer solchen Hochzeitsgesellschaft stecken, und jedes Mal liefen alle Buspassagiere hinaus, um mitzufeiern. Denn jeder ist willkommen, der irgendwie ins Kreuzfeuer gerät. Als die Stadt schließlich hinter uns lag, hielten wir ständig an, um mitten im Nirgendwo Leute ein- und aussteigen zu lassen. Wir mussten Tee trinken, rauchen, Klönschnack halten und ein Feuer im Gestrüpp in einem Graben entzünden. Wir mussten enorme Leinensäcke mit etwas Großem, Knollenförmigem darin auf dem Dach festbinden. Irgendwann stieg ein Mann zu, der im Dunkeln am Straßenrand gewartet hatte. Wir sammelten ihn ein, ohne ganz zum Stehen zu kommen, und er bezog vorn im Bus Position, direkt neben meinem Sitz. Dann begann er, etwas auf Hindi zu rufen. Meine Mitfahrer reagierten mit Beifall, Gesängen und stoischem Sitzenbleiben. Ich versuchte, da wegzukommen und einen Platz etwas weiter von seinem schreienden Mund entfernt zu finden. Also setzte ich mich zu einer Gruppe auf klapprigen Bänken rund um den Busfahrer, der sich in einem winzigen Raum hinter einer Glaswand befand. Die Leute, die sich dort drängten, rückten zusammen, um Platz für mich zu machen. Plötzlich fühlte ich mich, als schaute ich einen Actionfilm auf einer Leinwand an, die so groß wie die Windschutzscheibe des Busses war. Wir rasten zum Klang von Bollywood-Musik, die aus dem Radio schepperte, durch die engen, unbefestigten Straßen kleiner Dörfer. Menschen, Ziegen und Affen sprangen eilig aus dem Weg. Gebremst wurde nur für die allmächtige heilige Kuh. Dann hielt der Busfahrer wieder an, in einem winzigen Ort am Ende der Welt. Noch eine Tasse Chai vielleicht? Wollte er einen Freund besuchen? Musste er aufs Klo? Stand ihm der Sinn nach einem ausgedehnten Spaziergang, während wir hier alle saßen? Der Fahrer bedeutete mir, ihm zu folgen. Er und alle anderen Fahrgäste stiegen aus. Wie sich herausstellte, war Mr. Schrei mir ins Ohr eine Art heiliger Mann. Er hatte die Leute im Bus schon mal eingestimmt, bevor er sie durch die Tempel eines wunderschönen kleinen Dorfs namens Vrindavan führte. Dort, so erfuhr ich, hatte Krishna seine Frau Radha kennengelernt und man hatte ihn zu Ehren hunderte von Tempeln errichtet. Also verbrachte ich die folgenden 2 Stunden damit, durch zahllose Tempel zu wandern, fröhliche Blumen auf Schreine zu werfen und andere Leute an den Händen zu halten. Feierlich singend, betend und klatschend im Kreis um die Krishna-Statue zu tanzen. Ich musste daran denken, welche handgreiflichen Auswirkungen es haben würde, wenn man so etwas auf einer Fahrt von New York nach Washington veranstalten würde, mit einem Bus voller New Yorker. Doch hier beschwerte sich niemand, auch wenn keiner so etwas erwartet hatte. Dabei war unsere vorgesehene Ankunftszeit in Delhi längst verstrichen, als wir wieder in den Bus einstiegen. Da lagen immer noch gut 5 Stunden Fahrt vor uns. Stattdessen bedankten sich alle beim heiligen Mann, gaben ihm Trinkgeld und verbrachten den Rest der Fahrt damit, sich ganz unbeschwert zu unterhalten. Nach diesem Ausflug hielten wir noch an einem Restaurant direkt am Straßenrand, um zu Abend zu essen. Wir machten eine weitere Pinkelpause, bis wir schließlich um 3 Uhr nachts ankamen. Ich musste die Familie wecken, bei der ich in Delhi unterkommen wollte. Sie verhielt sich natürlich, als sei es mitten am Nachmittag, und bestand darauf, eine Tasse Tee mit mir zu trinken. In Indien habe ich einiges gelernt, wenn es darum geht, sich dem Universum zu öffnen. Man sollte sich mit Fremden unterhalten. Schließlich sind wir eine Familie auf diesem Planeten. Man sollte das Unerwartete erwarten und genießen. Man sollte Humor haben. Man sollte immer mitfeiern. Man sollte im Augenblick leben. Man sollte davon ausgehen, dass nichts Zeitverschwendung ist, solange man Spaß hat. Man sollte den Platz, den man hat, teilen. Man sollte immer schön locker bleiben. Lieben Sie sich selbst, und Ihr Leben wird zu einer fröhlichen Monsun-Wedding-Party.